Schirkri hob abwehrend die Hände. »Da sind wir nun wieder, wo wir vorher waren. Nur du kannst uns auch diese Frage beantworten, großer Wissender. Wer von uns dreien hat recht?« Bastian lächelte kühl und sagte, »Alle drei.« »Gib uns Zeit, deine Antwort zu verstehen«, bat Uschtu. »Ja«, erwiderte Bastian, »so viel Zeit, wie ihr wollt, denn wir werden euch nun verlassen.« Enttäuschung lag auf den Gesichtern der Mönche der Erkenntnis und auch ihrer drei Oberen, aber Bastian lehnte ihre inständige Bitte, lang oder besser noch für immer bei ihnen zu bleiben, gleichmütig ab. So wurde er denn mit seinen beiden Schülern hinaus begleitet, und die Flugboten brachten sie in die Zeltstadt zurück. Bastian aber hatte von dieser Nacht an jede Erinnerung daran verloren, dass er je in eine Schule gegangen war. Auch der Speicher und sogar das gestohlene Buch mit dem kupferfarbenen Seideneinband waren aus seinem Gedächtnis verschwunden. Und er fragte sich nicht mehr, wie er überhaupt nach Phantasien gekommen war.